Ausländische Medien berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Der einheimische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen von Guinea und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und der russischen Gruppe für Solidarität mit der TVIK brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae besichtigt hatte. Die brasilianische Internet-Homepage Marcha Perude und die Internet-Homepages des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVIK und der polnischen Zwergstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea meldeten, dass Kim Jong-un die Quellwasserfabrik Ryongwaksan besucht hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.